Ich hab nach dir gesucht, in Rio, in New York, sogar in Werner Eigel, doch du warst nicht da. Ich war in Kastrop-Rausel und im Himalaya, doch du, ja, du, ja, du, du warst nicht da. So fuhr ich viele Jahre durch die ganze Welt, suchte meine große Liebe, der passte all mein Geld. Doch das wär mir egal, auch meine Finanzen, mein Herz ist war am Tanzen, Tanzen, Tanzen. Mein Herz, mein Herz, das blüht wie verrückt, das ist kein Scherz, kein Scherz. Denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, es schreit hey, hey, blüht, blüht, blüht, genau wie bei Techno. Ich war völlig pleite und dann fuhr ich nach Haus, hatte keine Böcke mehr und gab einfach auf. Mein Herz, das war sehr traurig, es wusste, dass es dich gibt und hätte dich so gern geliebt. Dann hab ich dich gefunden in den Schweizer Bergen, da wo die Heidi wohnt, mit ihren ganzen Zwergen. Du kamst die Leute runter auf einen goldenen Schlitten, ich mochte sofort deine großen Augen. Du bist mein Herz, das du wird nie verrückt, das ist kein Scherz, kein Scherz. Denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, es schreit hey ho, und bübert, bübert, bübert, genau wie bei Techno. Kein Scherz, denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, der schreit hey ho, blubbert, blubbert, blubbert, genau wie bei Techno. Du bist mein Herz, das blubbert wie verrückt, das ist kein Scherz, denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, der schreit hey ho, blubbert, blubbert, blubbert, von hier nach Mexiko. Du bist mein Herz, das blubbert wie verrückt, das ist kein Scherz, kein Scherz. Denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, das schreit hey ho. Und blubbert, blubbert, blubbert, genau wie bei Techno. Du bist mein Herz, das blubbert wie verrückt, das ist kein Scherz, kein Scherz. Denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, es schreit hey ho. Und blubbert, blubbert, blubbert, genau wie bei Techno. Du bist mein Herz, das blubbert wie verrückt, das ist kein Scherz, kein Scherz. Denn du bist mein Glück, mein Herz, mein Herz, mein Herz, es schreit hey ho. Und blubbert, blubbert, blubbert, von hier nach Mexiko.